sell drugs in these streets. Kick in the door. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Yo, niggas, I'm so back in the game. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Sell drugs in these streets. Kick in the door. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Yo, niggas, I'm so back in the game. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Wer ist hart wie ich mit dem Schwanz in der Hand? Zieh die Line vor dem Richter auf der Anklagebank, yeah. Nagelneue Amex, ich zieh dir die Schuhe ab. Und das MacBook Pro ist deinem Jutesack. Du willst Koks kaufen, Junge, du bist abgezogen. Nimm mir deine Kohle und verschwinde, keine Macht den Drogen. Ich muss gucken, wo ich bleib, ich scheiß Bonzenkinder. Brauch ne neue Daunenjacke, denn bald kommt der Winter. Im Vorbeigehen ne Fanta geschnappt und ich zieh der Russenschlampe ihre Handtasche ab. Yeah, Coca hält mich wach und der Hunger macht mich aggro. Und jeder zweite gottverdammte Brief ist vom Inkasso. Ich baue mir mit der Kacke hier ein Standbein auf. Bring die ganze Beute in ein Pfandleihhaus. Ich habe kein Gewissen und ich habe kein Niveau. Wo ich herkomme, ist Tony Montana ein Idol, yeah. Sell drugs in these streets. Kick in the door. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Yo, niggas, I'm so back in the game. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Sell drugs in these streets. Kick in the door. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Yo, niggas, I'm so back in the game. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Im wahrsten Sinne des Wortes liegt das Geld auf der Straße. Du willst mit mir ficken, doch du fällst auf die Nase. Ich habe einen Plan und auf Schule keinen Bock. Die Arge therapiert mich, doch ich suche keinen Job. Yeah, rippe ein paar Touris ab am Kurfürstendamm. Check das Nokia, die Junkies klingeln durch für ein Gramm. Gib mir Bares für die Ware aus dem KDW. Bunker Kohle unterm Bett, denn ich spare auf den AMG. Häng die ganze Nacht am Späti mit den Butterflies, bis die Bullen kommen, denn ich geh nicht ohne Platzverweis. Auf der Jagd in den Straßen wie eine Raubkatze. Päckchen in der Bauchtasche, voll auf Tilidin, jeden Tag Hustle. Köfte und Falafel, Big City Flavor, Graffiti Sprayer. Und irgendwann hab ich den ganz dicken Fisch an der Angel. Doch bis dahin ist es Rumble in the Jungle. Sell drugs in these streets. Kick in the door. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Yo, niggas, I'm so back in the game. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Sell drugs in these streets. Kick in the door. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah. Yo, niggas, I'm so back in the game. Ich muss gucken, wo ich bleib, yeah.